Damen einladen und nicht zu Hause sein. Ja. Das ist wirklich etwas arg. Also mir hat der Bediente gesagt, der Herr von Kautz ist in der Früh um 5 zu einem wichtigen Geschäft in die Stadt gefahren. Aber er erwartet ihm alle Minuten. Wenn die Minuten einmal in die Stunden ausarten. Wisst was? Plündern wir ihm zur Strafe durch das ganze Rosenbosket. Ja, ja, das ist doch gut. Aber Mädel, treibt es doch nicht so arg. Reißt doch nicht so viel Blumen auf. Seid nicht so unbescheiden, Kinder, oder wie? Nehmt euch ein Beispiel an meiner Schwester, oder wem? Das heißt, die Marlen sind ganz aus dem Häusl, oder wo? Aber sauber sind's, oder wie? Hätte ich vielleicht doch heiraten sollen, oder was? Nein, es ist schon besser, dass ich's nicht getan hab. Man weiß ja doch nie im Voraus, oder wann, was man für ein Los zieht in der Ehelotterie, oder wo. Und manche Ehefrau, die ist ein wahrer Engel, oder was.